Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Es ist zumindest gezeigt worden, dass Systeme, die in Produktion sind, diese Attacken möglich sind. Zum Beispiel Bilderkennungsdienstleistungen, die über die Cloud angeboten werden. Da haben Forscher gezeigt, dass es möglich ist, sogar ohne detailliertes Wissen über den Hintergrund dieser Systeme und die Implementierung dieser Systeme, Eingaben zu erzeugen, die missklassifiziert wurden von diesen Systemen. Dr. Mathieu Sinn vom IBM-Forschungslabor in Dublin war das und er beschreibt ziemlich zurückhaltend eine ganz neue Gefahr, nämlich digitale Angriffe auf Computersysteme, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Welche KI-Systeme sind denn bisher überhaupt angegriffen worden, Peter Welchering? Das sind in erster Linie Systeme, die mit Mustererkennung und die mit Methoden maschinellen Lernens arbeiten. Die werden in der Bildverarbeitung eingesetzt, zum Beispiel in der Qualitätssicherung. Aber auch etwa das selbstfahrende Auto kann mit solchen Methoden angegriffen werden. Oder entscheidungsunterstützende Systeme, die sind da auch so ein bevorzugtes Ziel geworden. Also zum Beispiel diejenigen Systeme, mit denen dann etwa Banken oder Kreditauskunftsteilen berechnen oder berechnen lassen, wie kreditwürdig jemand ist. Dafür wird ja die Prognose berechnet, ob jemand seinen Kredit dann wohl auch zurückzahlen kann und wird. Und betroffen sind auch Systeme, wie sie dann in der amerikanischen Justiz eingesetzt werden, um die Sozialprognose eines Strafgefangenen zu berechnen. Das schlägt sich dann auf die Entscheidung nieder, ob etwa ein Strafgefangener vorzeitig auf Bewährung entlassen wird oder nicht. Und auch sogenannte Lagesysteme, die werden von den Militärs eingesetzt, die sollen einen bevorstehenden Angriff, also digital oder konventionell etwa mit Panzern oder Flugzeugen, frühzeitig erkennen. Und die können so angegriffen werden, dass sozusagen dann ein Angriff vorgetäuscht wird. Und das ist natürlich ein sehr ernstes, ein sehr alarmierendes, vor allen Dingen aber bisher ein sehr unterschätztes Problem. Wie leicht solche Computersysteme angegriffen werden können, die mit Methoden künstlicher Intelligenz arbeiten, das hört sich tatsächlich schon ein wenig abenteuerlich an. Das selbstfahrende Auto fuhr frontal in einen LKW. Ursache war eine falsche Mustererkennung, denn das KI-System hatte die blaue Plane des LKW als Himmel interpretiert und keine Gefahr für eine Weiterfahrt gesehen. Die entscheidende Frage lautet, wie kam es zu dieser falschen Entscheidung des KI-Systems? Mögliche Ursachen sind Fehler in der Programmierung, falsch gewählte Trainingsdaten oder ein direkter Angriff auf das Computersystem mit künstlicher Intelligenz. Dr. Mathieu Sinn, der sich am IBM-Forschungslabor in Dublin mit Sicherheitsfragen beim Einsatz von KI-Systemen beschäftigt, hat gleich mehrere Angriffsstrategien analysiert. Ein Angriffspunkt sind die Eingaben. Also da besteht der Angriffspunkt darin, dass der Angreifer die Eingaben variiert. Häufig versucht sie so zu variieren, dass es für einen Menschen nicht erkennbar ist, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Bei Bilderkennungssystemen reicht es aus, weniger als 1% der Eingabepixel zu verändern, um eine falsche Entscheidung des KI-Systems zu verursachen. Solche Manipulationen an den Eingabedaten werden häufig auf Dateiebene vorgenommen. Die Bild- oder Videodatei wird dann manipuliert. Dabei kann eine erstellte Datei verändert oder der Eingabestream umgeleitet und dabei manipuliert werden. So lässt sich auch Gesichtserkennung oder ein KI-basiertes Überwachungssystem auf Flughäfen und Bahnhöfen ausmanövrieren. Eine zweite Angriffsstrategie zielt auf das KI-System in der Trainingsphase, also bevor es richtig eingesetzt wird. Mathieu Sinn? Der andere große Angriffspunkt sind die Trainingsdaten. Das sind dann die sogenannten Poisoning- oder Vergiftungsangriffe, wo der Angreifer den Trainingsdatensatz ergänzt, typischerweise mit Daten, die falsch kategorisiert sind, was dann dazu führt, wenn das Modell tatsächlich angewendet wird, dass dann diese Hintertür aktiviert werden kann. Das führt dann zum Beispiel zu statistischen Verzerrungen. Weil KI-gestützte Systeme ihre Entscheidungen oftmals auf Basis von Wahrscheinlichkeitsrechnungen treffen, kommt es so zu falschen Entscheidungen. So können etwa Computerprogramme, die berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Häftling bei vorzeitiger Entlassung wieder straffällig wird, schon vor ihrem Einsatz manipuliert werden. Bei der dritten Angriffsstrategie werden die Gewichtungsfaktoren für einzelne Ausgangsdaten verändert. Wird zum Beispiel für die Berechnung von Kreditwürdigkeit das Jahreseinkommen nur einfach, die deutsche Staatsbürgerschaft aber zum Beispiel achtfach gewichtet, haben Bürger anderer Staaten schlechtere Chancen und Bedingungen bei einem Kreditantrag. Deshalb müssen KI-Systeme ständig kontrolliert werden. Hier sieht der Informatiker Dr. Clemens Dannheim von der Münchner KI-Forschungsschmiede Objective GmbH noch Nachholbedarf. Ich bin auch der Meinung, dass an der Stelle zu wenig passiert. Wir haben jetzt kürzlich 2 oder 3 Forschungsarbeiten auch in unserem Lab mal vorgestellt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, tun wir eigentlich an der Stelle genug in Deutschland, um hier genügend Qualität auch herauszubekommen? Und an der Stelle müsste man sicherlich mehr investieren, um an diesen besonderen Punkten mehr Ergebnisse zu erzielen und eine tragfähigere Technologie auch herauszubekommen. Die organisierte Kriminalität jedenfalls rüstet auf, was Angriffe auf KI-Systeme angeht. In den einschlägigen Untergrundforen werden Angriffe auf Bilderkennungssysteme ab $7.000 angeboten. Angriffe auf KI-Systeme für die Personalauswahl kosten mindestens das Doppelte. Da tut sich also ein ganz neues Geschäftsfeld für die digitale Kriminalität auf. Wie können wir uns denn gegen solche Angriffe auf KI-Systeme verteidigen, Peter? Ja, insgesamt hilft da nur ständige Kontrolle und immer wieder Kontrolle. Und diese Kontrolle, die setzt an bei der Transparenz und die setzt natürlich auch genau solche Transparenz der Systeme voraus. Die Betreiber von KI-Systemen, natürlich auch die Hersteller dieser Systeme, die müssten verpflichtet werden, unabhängigen Prüfinstanzen genau zu sagen, wie ihr Lernmodell, das sie eben beim maschinellen Lernen verwendet, überhaupt erzeugt worden ist. Dann müssten die Trainingsdaten, mit denen ein KI-System angelernt wird, ebenfalls offengelegt werden, denn nur so lassen sich eben statistische Verzerrungen erkennen, aus denen dann falsche Entscheidungen resultieren. Und die Entwickler müssen insgesamt eben einfach die Robustheit ihrer Systeme erhöhen, denn ein Bilderkennungssystem, das ist ja zurzeit bei einer Veränderung der Pixel von unter 1% schon leicht zu manipulieren und das ist eben ein ganz katastrophaler Wert. Und was müsste getan werden, damit die Systeme robuster werden? Also bei der Bilderkennung lässt sich das eigentlich recht einfach machen. Da werden ja mehrere Erkennungsschleifen durchlaufen, bis eine Kategorisierung, also eine Erkennung einsetzt. Und zuerst werden dabei ja so grobe Muster in den Bilddaten erkannt. Das sind dann zum Beispiel Kantenverläufe oder wo sich bestimmte Farbkonzentrationen ansammeln. Und dann gibt's anschließend unterschiedliche Verfeinerungsstufen, bis die Eingabedatei dann wirklich klassifiziert ist, also das Bild erkannt ist. Und mit je mehr Verfeinerungsstufen hier gearbeitet wird, umso größere Veränderungen muss der Angreifer dann eben an den Eingabedaten vornehmen. Und bei den Prognosesystemen, da kommt natürlich noch hinzu, dass die Gewichtungen, mit denen ein solches System arbeitet, ständig kontrolliert werden müssen. Wer muss denn diese Kontrollen vornehmen? Im Produktionsbetrieb selbst müssen Eingabedaten und Gewichtungen von einem weiteren Kontrollsystem überwacht werden. Das heißt, das muss automatisiert passieren. Allerdings müssen sowohl dieses Kontrollsystem als dann auch eben das eigentliche KI-System von Zeit zu Zeit immer wieder systematisch auf Verzerrungen getestet werden. Das heißt, in das KI-System werden bei diesen Prüfläufen dann vorher ausgiebig analysierte Testdaten eingegeben und dann wird das Ergebnis angeschaut. Und das müsste sich in der Entscheidung oder in der Klassifikation von Mustern dann eben genau prognostizieren lassen. Danach verändern die Prüfer die Eingabedaten leicht und schauen sich an, zu welchen Änderungen bei der Entscheidung oder Klassifikation denn jetzt diese Veränderung geführt hat. Und das machen sie bis zu dem Punkt, an dem das KI-System sich dann ja unerwünscht verhält, wie die Fachleute sagen. Also eine falsche Entscheidung trifft, falsch klassifiziert, falsch erkennt. Dann wird die gesamte Reihe mit den Veränderungen bei den Eingabedaten angeschaut und so lässt sich dann ganz genau rekonstruieren, ab welcher Veränderung das System falsch entscheidet, prognostiziert oder klassifiziert. Da muss der menschliche Spezialist, also der KI-Entwickler, händisch eingreifen. Aber damit, Peter, wird ja die Manipulation von Eingabedaten nicht verhindert. Nein, verhindert nicht, aber damit werden die Auswirkungen dieser Manipulation erkannt und es wird dann verhindert oder kann verhindert werden, dass sie in Entscheidungen einfließen. In einigen Echtzeitanwendungen muss da schon die Manipulation der Eingabedaten sofort verhindert werden. Das ist richtig, das passiert hier noch nicht. Also das ist eine Stufe, die muss vorgeschaltet werden. Da muss sozusagen der Eingabestream in Echtzeit darauf untersucht werden, ob hier eine Manipulation vorliegt. Weil Manipulationsangriffe eben auch nach bestimmten Mustern ablaufen, kann hier so ein fortwährendes Gegenchecken etwa mit einer überprüften Mustererkennung helfen. Erkennt nämlich diese Mustererkennung eine Unregelmäßigkeit, schlägt sie Alarm. Und weichen die Ergebnisse bei der Mehrfachprüfung von Mustern voneinander ab, dann wird ebenfalls Alarm geschlagen. Das sind im Augenblick so die Verteidigungskonzepte, an denen allerdings auch noch massiv geforscht wird. Peter Welchering über künstliche Intelligenz und ihr Sicherheitsrisiko.